Denn da ja, glaube mir, dem Menschen ist ein Mensch noch immer lieber als ein Engel. Ihr seid so gut und seid zugleich so schlimm. Ich geh. Da kommt sie.